Philoktetes Teil 2. Neoptolemos und Philoktetes treten aus der Höhle. Neoptolemos, Philoktetes, der Chor. Neoptolemos, komm, wenn du willst, warum verstummst du plötzlich so ohn allen Grund? Was hält dich also starr und stumm? Philoktetes, Neoptolemos, was hast du? Philoktetes, gar nichts Arges, geh nur weiter, Sohn. Neoptolemos, wohl fühlst du Schmerzen, da die Krankheit nahe dringt? Philoktetes, nein, wahrlich, eben mein ich, wird mir's leichter schon, ihr Götter, o! Neoptolemos, was rufst du so die Götter tief aufseufzend an? Philoktetes, sie sollen hülfreich lindernd uns als Retter nahen. Neoptolemos, was widerfuhr dir? Sagst du's nicht? Verharrst du ganz in Schweigen, denn ein Leiden quält dich offenbar. Philoktetes, ich bin verloren, nimmer kann ich, Sohn, die Qual vor euch verhehlen. Götter, ha! Durchdringt sie, weh, ich armer, unglückseliger, ich bin verloren, wie es zehrt, ach Kind, o weh, ach wehe, weh, weh, weh, o weh, ach wehe, weh, bei allen Göttern, wenn du hier in der Nähe, Sohn, zur Hand ein Schwert hast, triff des Fußes Spitze, flux, hau ihn ab, und schone meines Lebens nicht, o tu's, Kind. Neoptolemos, welch neues Grauen faßte dich so plötzlich, daß du solch Gewinsel und Gestöhn um dich erhebst? Philoktetes, du weißt, o Kind. Neoptolemos, was? Philoktetes, Sohn, du weißt, was red ich noch? Neoptolemos, nichts weiß ich. Philoktetes, wie? Du weißt es nicht? Ach, wehe, weh! Neoptolemos, schwer drückt der Krankheit Bürde dich, Unglücklicher. Philoktetes, schwer wahrlich, grauenvoll, namenlos, erbarm dich mein. Neoptolemos, was kann ich tun? Philoktetes, erschrocken, lass nicht ab von mir, in gleichem Irrlauf kommt der Schmerz nach langer Frist, sobald er sich gesättigt. Neoptolemos, ach unseliger, durch all die Leiden offenbar unseliger, verlangst du, dass ich fassen dich und halten soll? Philoktetes, nicht dies verlang ich, aber nimm den Bogen hier, wie du mich eben batest, und bis diese Pein des Leidens nachlässt, dessen Wut mich jetzt befiel, bewahre mich und hüt ihn, denn mich faßt der Schlaf, sobald die Qual ihr vorbestimmtes Ziel erreicht, und früher ist kein Ende. Doch dann lasse man mich ruhig schlummern, aber wenn in dieser Zeit die Männer kommen, dann bei Zeus gebiet ich dir, nicht willig, noch gezwungen, noch durch List verlockt, lass ihnen diesen, dass du nicht zugleich dich selbst und mich ermordest, deinen Schutzbefohlenen. Neoptolemos, auf meine Vorsicht darfst du bauen, nur ich und du empfangen ihn, mit gutem Glücke reich ihn her. Philoktetes, hier nimm ihn, doch versöhne, Kind der Götter, Neid, daß dir die Wehr nicht Schmerzen, nicht Verderben bringt, wie mir und jenem, welcher sie vor mir besaß. Neoptolemos, o Götter, dies verleihet uns, verleihet ihr uns frohe Fahrt mit gutem Wind, wohin ein Gott uns will geleiten und der Zug bereitet wird. Philoktetes, ich fürchte, Jüngling, dein Gebet wird eitel sein, denn wieder quillt aus tiefer Wunde mir das Blut in dunkeln Tropfen und mir ahnt ein neuer Sturm. O weh, ach, weh, wehe Fuß, ha, welche Marter schaffst du mir? Es schleicht her, es dringt heran stets näher, weh, mir Armen, weh! Da seht ihr alles, aber ach, flieht nicht von mir, ah, ah, ah! O Kephallener, möchte doch an deiner Brust durchbohrend haften dieser Schmerz, ach, wehe, weh! Ja, wehe nochmals, und des Heers Anführer ihr, Agamemnon und Menelaos, daß an meiner Stadt ihr diese Krankheit nährtet, und gleich lange Zeit, weh, weh mir, o Tod, o Tod, du, den ich also jeden Tag ohn Unterlaß anrufe, was erscheinst du nie? Mein Trauter, du, mein Edler, komm und fasse mich, verbrenne mich in Lemnos Flammengluten dort, den oft von mir gerufnen, hab ich selber doch dem Sohn Kronions ehemals für diese Wehr, die jetzo du bewahrest, gleichen Dienst erzeigt. O sprich, Sohn, o sprich, du schweigst? Wo waren deine Sinne, Kind? Neoptolemos, schon lange leid ich und bejammre dein Geschick. Philoktetes, doch sei getrost auch, teures Kind, denn diese Qual ist immer heftig, wenn sie kommt und scheidet schnell. Nur eines bitt ich, lass allein mich nicht zurück. Neoptolemos, getrost, ich bleibe. Philoktetes, bleibst du? Neoptolemos, traue meinem Wort. Philoktetes, durch einen Eidschwur will ich dich nicht binden, Sohn. Neoptolemos, ist, ohne dich zu kommen, mir doch nicht erlaubt. Philoktetes, gib mir die Hand zum Pfande. Neoptolemos, ihm die Hand reichend. Nimm, ich bleibe hier. Philoktetes, seine Hand haltend und nach der höher liegenden Felsenhöhle deutend. Dorthin, ja, dorthin. Neoptolemos, wie, wohin? Philoktetes, nach oben dort. Neoptolemos, wie sprichst du sinnlos, schaust die Sonne droben an. Philoktetes, o lass mich, lass mich. Neoptolemos, und wohin? Philoktetes, o lass mich doch. Neoptolemos, ich muß dich halten. Philoktetes, dein Berühren tötet mich. Neoptolemos lässt seine Hand los. Nun, bist du deiner mehr bewusst, so lass ich dich. Philoktetes, und nimm mich, Erde, wie ich bin, den Sterbenden, denn nimmer aufrecht stehen lässt mich diese Qual. Er sinkt zurück und entschlummert. Neoptolemos, in kurzer Zeit, so scheint es, wird der Schlaf den Mann befallen. Auf den Nacken sinkt sein Haupt zurück, herab in Tropfen quillt der Schweiß am ganzen Leib, und unterhalb am Fuße brach die Ader auf, das schwarze Blut ausströmend. Lasst, o Freunde, denn ihn ruhig liegen, daß er sinkt in süßen Schlaf. Der Chor, Strophe. Schlummer, des Grams und der Sorge vergessender Gott, sanft anhauchend erschein uns, du Labsal unserem Dasein, komm, halte vom Aug ihm fern dies Licht, das über der Erde wallt, erschein uns, Heilbringer. Zu Neoptolemos, du Jüngling, sieh zu, wo du stehst, wohin du gehst und was uns weiter zu tun sei. Schon weißt du's, was säumst du noch länger? Die gelegene Zeit, ratschaffend in allem, gewinnt, rasch ergriffen, glorreichen Sieg. Neoptolemos, wohl, er vernimmt nichts mehr, doch glaube mir, daß wir des Bogens Beute vergeblich errungen, entschiffen wir ohne den Mann hier, denn sein wartet der Kranz, ihn hieß uns bringen die Gottheit, unvollendeter Tat mit Lug sich zu rühmen, wie schmachvoll. Der Chor, Gegenstrophe. Solches, o Jüngling, ordnen die Ewigen doch, gibst du mir Antwort wieder, ganz leise nur, hörst du, Kind, sende zu mir dein Wort, denn schlaflos ist ja der kranken Schlaf und lauscht und sieht alles, doch suche, wähl aufs Beste, spähe still und heimlich, sorgsam spähe mir, was du tun willst, aus. Von wem ich hier rede, das weißt du ja, stimmt dein Wille zu seinem, entwirrt selbst ein Kluger solch Wirrsal kaum. Schlussgesang. Fahrwind atmet ja, Fahrwind, Sohn, hülflos liegt er und augenlos, der Mann hier, nächtlich im Schlafe gestreckt. Willkommener Schlaf uns, weder der Hand noch dem Fuße gebeut er, nein, als läg er im Schoße des Aides, so blickt er. Sprich, was an der Zeit ist, dies eine nur, o Sohn, wurde mir klar, wagst du furchtlos, glückt die Tat wohl. Neoptolemos. Nun schweiget, sag ich, seid gefasst und unverzagt. Der Mann bewegt die Augen und erhebt das Haupt. Philoktetes, erwachend, o Licht, dem Schlummer folgend, und o treuer Schutz von diesen Fremden, überall erwachten treu, denn nimmermehr, o Jüngling, hätt ich das gedacht, daß du zurück hier bleibest und ein Helfer mir so voll Erbarmen meine Not abwartetest. Das haben Atreus Söhne ja, die trefflichen Heerfürsten auszudulden, nicht den Mut gehabt. Doch dein Gemüt ist edel, du bist edlen Stamms, deshalb, o Kind, ertrugst du dieses alles leicht, umringt von eklem Moderduft und Wehgeschrei, und jetzo, weil mir süße Rast ein linderndes Vergessen dieser Schmerzen, Kind, zu kommen scheint, erhebe du mich, richte du mich auf, o Kind, dass wir, sobald mich endlich lässt die Mattigkeit, zum Schiffe gehen und sofort von dannen ziehen. Neoptolemos. Wie freut mich's atmend über mein Verhoffen, dich und offnes Auges noch zu sehen und Sonderschmerz, da bei dem Anfall, welcher dich gebunden hielt, uns alle Zeichen deinen Tod verkündeten. Nun stehe selbst auf, oder wenn dir's lieber ist, lass dich von diesen tragen, denn sie scheuen nicht die Mühe, wenn es also dir und mir gefällt. Philoktetes, ich danke, Jüngling, hebe mich, wie dir's beliebt, doch diese laß nur, daß sie nicht der ekle duft, bevor es sein muß, quäle, denn im schiffe selbst bringt ihnen meine gegenwart noch qual genug. Neoptolemos den arm bietend. So sei es, doch nun stehe selbst und halte dich. Philoktetes sich aufrichtend. Sei ruhig, lang geübter Brauch hat mich's gelehrt. Neoptolemos, o Götter, was beginnen, was nun weiter tun? Philoktetes, was hast du? Wo geraten deine Sinne hin? Neoptolemos, das Wort versagt mir, und ich weiß nun keinen Rat. Philoktetes, wo bist du ratlos? Rede mir nicht also, Kind. Neoptolemos, doch mitten find ich mich bereits in solcher Not. Philoktetes, dich hat doch meines Übels Last nicht umgestimmt, daß, mich an Bord zu nehmen, dich gereuen will? Neoptolemos, Freund, alles ist uns lästig, wenn wir unserer Art untreu geworden üben, was uns nicht geziemt. Philoktetes, doch nichts von deines Vaters Art Abweichendes tust oder sprichst du, wenn du hilfst dem edlen Mann. Neoptolemos, schlecht werd ich dastehen, dieses drückt mich lange schon. Philoktetes, in deinem Tun nicht, doch mir bangt in deinem Wort. Neoptolemos, Zeus, was beginn ich, zeig ich abermals mich schlecht, das wahre bergend, schnöden Trug verkündigend? Philoktetes, der Mann berückt mich anders nicht, ein falscher Wahn zieht seines Weges und verlässt mich treulos hier. Neoptolemos, mitnichten, aber daß du nicht zu deinem Leid mein Schiff besteigest, dieses drückt mich lange schon. Philoktetes, wie meinst du das, o Jüngling, ich verstehe nicht. Neoptolemos, nichts will ich bergen. Freund, du mußt nach Ilion zum Heer Achäas und des Atreus Söhnen ziehn. Philoktetes, was sagst du? Weh mir! Neoptolemos, jammre nicht, bevor du hörst. Philoktetes, was soll ich hören? Was gedenkst du mir zu tun? Neoptolemos, ich will zuerst von deinem Übel dich befreien und dann mit dir die Troerweste stürzen gehen. Philoktetes, du denkst im Ernste, das zu tun? Neoptolemos, die strenge Not gebeut mir also, zürne nicht, vernimmst du dies. Philoktetes, ich bin verloren, bin verkauft. Was hast du mir getan, o Fremdling? Mein Geschoss gib gleich zurück. Neoptolemos, das ist unmöglich, denn die Pflicht und eignes Wohl heißt mich gehorsam achten auf der Herrscher Wort. Philoktetes, du Feuerbrand, du Grauen, du feindseliges Gewebe falscher Trügerei, wie tust du mir, wie hast du mich betrogen und errötest nicht, mich schutzbefohlenen, Flehenden anzusehen? O Schalk, den Bogen raubend, raubtest du mein Leben mir. Ach, gib, ich flehe, gib mir ihn zurück, o Kind, bei deiner Ahnen Göttern, nimm mein Leben nicht, weh, wehe, nicht mit einem Laut entgegnet er, nein, wie ihn nie zu lassen, blickt der Arge weg, ihr Buchten dort, ihr schroffen Felsabhänge, du Bergwild, Genosse meines Grams, ihr Klippen hier, euch klag ich, keinem andern ja vermag ich es, ihr seid zugegen, hört mich stets in meinem leid, euch klag ich, euch, was mir Achilleus Sohn gethan, führt mich nach Troja, der mich heimzuführen schwur, gibt mir die hand zum pfande, raubt das heilige geschoß, Herakles Bogen mir, des Sohns von Zeus, und will zur Schau mich stellen vor Achaias Heer. Wie einen Starken führt er mit Gewalt mich fort, nicht ahnend, daß er Luftgebild und Leiche schlägt, des Rauches Schatten, hätt ich Kraft, er fing mich nie, denn auch den Kraftberaubten fing er nur mit List. Nun, so betrogen, was beginn ich, armer nun? Gib mir zurück ihn, werde wieder, der du warst. Was ist's? Du schweigst, ich bin vernichtet, wehe mir. Du Fels mit deinem Doppeltor, ich schleiche nun nackt, ohne Nahrung, wiederum zu dir zurück. Einsam verschmachten werd ich hier in dieser Kluft, und kein beschwingter Vogel noch des Berges Wild erliegt von diesen Pfeilen mehr. Selbst werd ich tot einmal für jene, deren Fleisch mich sättigte, und die zuvor ich jagte, jagen nun mich selbst. Mit meinem Tode büß ich, armer, ihren Tod durch diesen, der kein Böses mir zu kennen schien. Noch lebe, stirb nicht, eh ich weiß, ob etwa noch dein Sinn sich wendet, anders stirb des Bösen Tod. Der Chor. Was tun wir? Nun stets, Herr, bei dir, mit uns an Bord zu gehen oder seinem Wunsch gerecht zu sein. Neoptolemos. Mich hat ein bitteres Schmerzgefühl um diesen Mann ergriffen, nicht erst eben jetzt, nein, lange schon. Philoktetes. Erbarmen, Sohn, beim Himmel, biete nicht dich selbst der Welt zum Hohne, dass du mich betrogen hast. Neoptolemos. Weh, was beginn ich, hätt ich doch mein Skyros nie verlassen, also schmerzt mich, was ich leiden muß. Philoktetes. Kein Böser bist du, böse nur verlockten dich zum Argen, scheint es, aber lass den Schlechten nun das Schlechte, mir, gib meine Wehr und segle fort. Neoptolemos. Was tun wir, Männer? Odysseus tritt schnell hervor, die vorigen. Odysseus. Bösewicht, was willst du tun? Tritt gleich zurück und gib mir diesen Bogen her. Philoktetes. Wer ist der Mann? War das Odysseus' Stimme nicht? Odysseus. Gewiß, Odysseus Stimme, mich erblickst du hier. Philoktetes. Verkauft, verloren bin ich, ach, der also war's, der mich gefangen, der die Pfeile mir entwand. Odysseus. Gewiß, ich selbst, kein anderer, frei bekenn ich es. Philoktetes. Sohn, gib den Bogen, lass mir ihn. Odysseus. Das wird er nie, auch wenn er wollte, nein, du selbst auch mußt mit ihm von hinnen, oder schleppen sie mit Zwang dich fort. Philoktetes. Mich? Du, der Schlimmen, Schlimmster und Verwegenster. Die? Mich gewaltsam? Odysseus. Wenn du nicht freiwillig gehst. Philoktetes. O Inselland von Lemnos, allgewaltige Glut aus Hephästos Esse, das denn duldet ihr, dass dieser mich gewaltsam euren Höhn entführt? Odysseus. Zeus wisse das, Zeus ist es, dieses Landes Herr, Zeus, der es so geboten, und ich führ es aus. Philoktetes. Ruchloser, welche Reden sinnst du kecklich aus, vorwendend Götter, machst du Götter lügenhaft. Odysseus. Nein, sondern wahrhaft wandeln musst du diesen Pfad. Philoktetes. Ich sage nein. Odysseus. Und ich gebiet es, du gehorchst. Philoktetes. Weh, weh mir Armen, also hat mich offenbar zum Knecht gezeugt mein Vater, nicht zum freien Mann. Odysseus. Nein, als den besten Männern gleich, mit welchen du die Zinnen Trojas stürmen und zerstören sollst. Philoktetes. Niemals, und müßt ich jedes Leid erdulden auch, solange mir die jähe Felsenstufe bleibt. Odysseus. Was willst du tun? Philoktetes. Vom Felsen stürz ich mich sofort, zerschmettre blutig dieses Haupt am Felsen hier. Odysseus. Ergreift ihn, nimmer stehe das in seiner Macht. Philoktetes wird von den Knechten ergriffen und an den Händen festgehalten. Philoktetes. O Hände, was erduldet ihr, die nun beraubt der trauten Sehne dieser Mann gebunden hält, du, welcher nie das Reine, nie das Edle denkt, wie hast du mich beschlichen, wie gefangen und den Knaben vorgeschoben, der mir unbekannt, unwürdig deiner, aber mein wohlwürdig war, der nichts gewusst hat, als zu tun, was du befahlst, der aber jetzt schon offenbar mit Schmerzen fühlt, was er verschuldet und das Leid, das ich erfuhr. Dein böser Sinn nur, welcher stets im Winkel lauscht, hat ihn den arglos blöden, widerstrebenden wohl unterwiesen, klug zu sein in arger List. Nun denkst du mich gebunden weg von diesem Strand zu führen, Frevler, wo du mich einst ausgesetzt, freundlos, verlassen, fern von Haus, im Leben tot. Weh, tot dir, ich flehte dieses oft auf dich herab, doch nichts Erwünschtes teilen mir die Götter zu. Du lebst in Freuden, aber ich empfinde Schmerz darüber, dass ich lebe, leb in schwerer Qual, von dir verspottet und den zwei Heerfürsten dort, den Söhnen Atreus, welchen du dies Werk bestellst. Du wurdest gleichwohl mitzuziehen durch Zwang und List genötigt, mich Verlornen, der freiwillig zog mit sieben Masten, warfen sie mit Schmach hinaus, wie du behauptest, jene geben dir die Schuld, und nun, wozu, was bindet, was entführt ihr mich, mich, der ein Nichts ist und für euch schon lange tot? Was hältst du, Gottverhaßter, nun mich nicht für lahm, für übelriechend, wie, von mir begleitet, könnt ihr noch den Göttern opfern, wie noch spenden Wein? Mich auszustoßen, hast du dies ja vorgewandt. Tod euch, ja, Tod wird treffen euch, die so verrucht an mir gefrevelt, wenn das Recht vor Göttern gilt. Ich weiß, es gilt vor ihnen, niemals werdet ihr ja den Weg gezogen nach dem Unglückseligen, wenn nicht ein Götterstachel euch hertrieb zu mir. O Vater Erde, Götter, ihr Allsehenden, o strafet endlich, endlich doch, o strafet sie, sie alle, wenn ihr meiner euch erbarmen wollt. Wohl leb ich elend, aber säh ich diese nur vernichtet, glaubt ich, meiner Qual entflohn zu sein. Der Chor. In schwerem Zorne sprach der Mann ein schweres Wort zu dir, Odysseus, daß der Not sich nicht gebeugt. Odysseus. Ich könnte viel entgegnen auf des Mannes Wort, wär's mir verstattet. Nun vermag ich eines nur, wo mir's die Pflicht gebietet, tu ich, wie ich tat. Doch wo's gerechte, tugendhafte Männer gilt, da wirst du keinen frömmern Mann als mich ersehn. Wohl drängt zum Sieg ein angeborner Trieb mich stets, nur über dich nicht. Gerne weich ich jetzt vor dir. So lasst den Mann denn und berührt nicht weiter ihn. Er möge bleiben. Wir bedürfen deiner nicht, denn deine Waffen haben wir und Teukros ist in unserem Heere wohl bewährt in dieser Kunst. Auch ich, der Traun, nicht ungeschickter dies Geschoss als du zu führen und ans Ziel zu treffen meint. Was braucht es deiner? Lebe wohl auf Lemnos Höhn, wir aber gehn. Mir erringt dein Ehrenlohn den Ruhm vielleicht noch, welcher dir beschieden war. Philoktetes. Was soll ich tun, ich armer, weh? Du willst geschmückt mit meinen Waffen prangen im Achäerheer? Odysseus. Erwidre mir nichts weiter, denn ich gehe schon. Philoktetes. O Sohn Achillens, werd ich keines Wortes mehr auch nicht von dir gewürdigt? Gehst du so von mir? Odysseus zu Neoptolemos. Du geh und blicke nicht nach ihm aus Mitgefühl, auf daß du nicht großmütig unser Glück zerstörst. Philoktetes zu dem Chore. Auch ihr, o Freunde, wollt allein im öden Land zurück mich lassen und erbarmt euch meiner nicht? Der Chor. Der Jüngling hier ist unser Schiffsgebieter, und was er zu dir sagt, eben dies auch sagen wir. Neoptolemos. Wohl wird Odysseus, daß ich voll Erbarmen sei, mich tadeln, dennoch bleibet, wenn es dieser wünscht, so lange Zeit noch, bis die Schiffer alles dort zur Fahrt bestellt und wir die Götter angefleht, und er besinnt sich unterdes auf besseres Wohl für unsern Vorteil. Doch wir beide brechen auf, und ihr, sobald wir rufen, kommt in Eile nach. Odysseus und Neoptolemos ab. Philoktetes, der Chor. Philoktetes, erste Strophe. O tiefhöhliges Felsgemach, warmes, kühles Gewölbe, du, also werd ich gequälter dich nie mehr lassen. Du wirst dereinst auch im Tode mir beistehn. O weh, weh mir, unglückselige Grotte, du, meiner bittersten Klagen voll, was soll fürder mich nähren? Wo vermag ich zu hoffen, daß einer mit Speisen erquicke mich Darbenden? O daß hoch empor Vögel mit sausendem Schwung in die Lüfte mich entrafften, nicht mehr wär ich's. Der Chor, zweite Strophe. Du selbst erkorst dir dieses, Unseliger, ja, kein anderer sonst, kein größerer band dich an dieses Geschick. Dein war die Wahl des Bessern, aber das Heil hast du verschmäht und dir erwählt das Schlimmere. Philoktetes, Erste Gegenstrophe. Weh, weh über mich Elenden, abgemüht von des Leidens Hohn, der verlassen hinfort und nie einem Sterblichen mehr gesellt hier dem Tode zum Raub wird. O weh, wehe, der nicht Speise nach Hause mehr schafft, nicht durch die beschwingte Wehr sie mit kräftigen Armen hascht, denn nimmer geahnt beschlich mich das betrügliche Wort des Verschlagenen. Ha, wohl möcht ich ihn, der es ersonnen, an gleiche Bekümmernis gleich lange Zeit gebannt sehn. Der Chor. Zweite Gegenstrophe. Die Götter taten dir's, die Götter, kein täuschender Trug von meiner Hand umfing dich. O wirf den verwünschenden Fluch des Mißgeschicks auf andre, bangt es mir doch, daß du den wohlwollenden Sinn verscherzest. Philoktetes, dritte Strophe. Weh mir, weh! An der grauen Seestrande sitzt er und spottet wohl mein und schwingt in den Händen meine lebenerhaltende Wehr, die noch kein Sterblicher trug. Trauter Bogen der trauten Hand durch schamlose Gewalt entrückt, wurde Gefühl dir verliehen, so siehest du mitleidig auf mich, armen Diener des Herakles, welcher hinfort dich nimmer bedienen wird. Den Herrn wechselnd wirst du jetzt von dem listigen Frevler gehandhabt. Du siehst den schmachvollen Betrug, siehst ihn, den haßwürdigen Feind, der zu dem Leid, das er zuvor schon mir ersann, zahllose Schmach hinzufügt. Der Chor, vierte Strophe. Männern ziemt es, das gute Recht zu nennen. Tust du dies, dann stoße den Groll nicht in Worten des Hasses aus. Er bringt, einer von vielen ausgesandt, auf ihren Befehl seinen Freunden die lang ersehnte Hülfe. Philoktetes, dritte Gegenstrophe. Ihr hochschwebenden Vögel, ihr Tiergeschlechter mit wildem Blick, weidend hier in den Bergen, niemals naht ihr aus Höhlen mir mehr, um wieder zu fliehen. Dem Arm fehlt des alten Geschosses Kraft. Weh mir, Jammer umringt mich nun. Kommet, ihr dürft euch nicht vor dem lahmen Meer, der hier zurückbleibt, fürchten. Kommet herbei, nach Lust euch mit dem Morde der Rache zu sättigen am bleich abgezehrten Fleisch. Bald werd ich erscheiden vom Leben, denn wo gelangt Speise zu mir? Wen kann die Luft sättigen, wenn aller Genuss stets ihm gebricht, welchen der erdheiliger Schoß heraufschickt? Der Chor. Vierte Gegenstrophe. Bei Zeus, wenn du den Fremdling ehrst, o nah ihm, der dir naht mit gütigem Sinn, wiss es wohl, zum Heile dir selbst dieser Qual zu entrinnen. Graunvoll schwelgt sie, wen sie befiel, nimmer lernt er die Pein ohn Ende tragen. Philoktetes, schon wieder, wieder rufst du mein altes Leid mir zurück, du Bester, der mir je genaht. Was quälst du, was verderbst du mich? Der Chor. Wie meinst du dieses? Philoktetes, weil du mich ins troische Land willst, in das mir Feindselige führen. Der Chor. Dies acht ich für das Beste. Philoktetes. So verlasst mich ohne Säumen. Der Chor. Gern hör ich, was du mich thun heißest, und folge dir willig. Wir gehn, nehmen im schiff unsern Platz ein. Will gehen. Philoktetes. Bleibet, o bleibt, fleh ich, bei Zeus, welcher den Fluch schrecklich erfüllt. Der Chor. Mäßige dich. Philoktetes. Fremdlinge, weh, fliehet mich nicht. Der Chor. Welches Geschrei? Philoktetes. Ach, ach, ach, ach, o Geschick, ich vergeh in der Qual, Fuß, o Fuß, was soll ich hinfort noch mit dir in dem Leben tun? Kommet, o Fremdlinge, wendet zurück euch. Der Chor. Was zu tun, um wieder zu gehn, wie du früher mir schon bedeutet? Philoktetes. Nicht scheltet den Mann, der trauernd irrt in stürmischer Qual, sprach er wieder Vernunft ein Wort. Der Chor. Geh, wir gebieten es dir, Unseliger. Philoktetes. Nie, sei dessen gewiß, nie folg ich dir, nie, und käme der Donnerer flammend, senkte mich hin mit den Gluten des Donners, nieder mit Ilion, nieder mit allen dort, die frech das Gelenke des Fußes mir stießen ins Elend. Aber, o Fremdlinge, eins, nur eines gewährt dem Verlangenden. Der Chor. Welches Begehr, sprich, Philoktetes. Habt ihr ein Beil wo, oder ein Schwert, ein Geschoss, o bringt es mir. Der Chor. Was zu beginnen damit, Unglücklicher? Philoktetes. Abhauen will ich das Haupt und die Glieder mir, nach Mord, Mord, steht mir der Sinn jetzt. Der Chor. Warum? Philoktetes. Den Vater such ich. Der Chor. Und wo? Philoktetes. Im Hades, denn er lebt nicht mehr im Licht. Teures, geliebtes Vatergebiet, könnt ich doch dich wiedersehen, ich armer Mann, welcher deinen heiligen Strom verließ, mit den Verhaßten zog als Helfer und jetzt ein Nichts ist. Er geht in die Höhle. Der Chor. Von hinnen eilend würden wir jetzt lange schon in unseres Schiffes Nähe sein, erblickten wir nicht hier Odysseus, dort Achilleus edlen Sohn, die gegen uns die raschen Schritte zugewandt. Odysseus, Neoptolemos, der Chor. Odysseus. Du musst mir sagen, was du diesen Weg so schnell mit solchem Eifer wiederum zurückgekehrt. Neoptolemos. Den Fehl zu sühnen, welchen ich zuvor beging. Odysseus. Ein schweres Wort, ich staune, was war dein Vergehen? Neoptolemos. Dass dir ich folgend und Achäas ganzem Heer. Odysseus. Welch eine Tat begingst du, die dir nicht geziemt? Neoptolemos. Mit schnöden Listen, mit Betrug den Mann umstrickt. Odysseus. Wen? Weh mir, doch nichts Unbedachtes sinnst du da. Neoptolemos. Nichts Unbedachtes, Pyas Sohne, wollt ich nur. Odysseus. Was willst du tun? Der Schrecken übermannte mich. Neoptolemos. Den ihm geraubten Bogen hier jetzt wiederum. Odysseus. Was hör ich, Zeus? Ihn wiedergeben? Willst du das? Neoptolemos. Ich habe schmählich, ohne Recht, ihn mir geraubt. Odysseus. Bei allen Göttern, mich zu kränken, sagst du dies? Neoptolemos, wenn dir, die Wahrheit sagen, eine Kränkung ist. Odysseus, wie, Sohn Achillens, welches Wort vernahm ich da? Neoptolemos, zweimal und dreimal soll ich eins wohl wieder keun? Odysseus, ich wollte, dass ich's nicht gehört das eine Mal. Neoptolemos, so sei versichert, alles hast du klar gehört. Odysseus, er lebt noch, der es dir zu tun verwehrt. Neoptolemos, was sagst du, wer ist, der mir das verwehren will? Odysseus, das ganze Heer von Argos und in diesem ich. Neoptolemos, so klugen Sinnes sprichst du da kein kluges Wort. Odysseus, du bist in Worten weder klug noch klug im Tun. Neoptolemos, wohl, wenn gerecht nur, besser dies als kluge List. Odysseus, und kann's gerecht sein, was dir erst mein Rat erwarb, nun wieder hinzugeben? Neoptolemos, ich versuche nur, das gut zu machen, was ich schnöd vorhin gefehlt. Odysseus, das Heer Achaias scheust du nicht bei solcher Tat? Neoptolemos, hab ich das Recht zur Seite, schreckt dein Drohn mich nicht, und mein Entschluss wankt nimmer, brauchst du auch Gewalt. Odysseus, nicht also Trojas Söhne, dich bekämpfen wir. Neoptolemos, es komme, was da wolle. Odysseus, siehst du meine Hand den Griff des Schwertes fassen? Neoptolemos, auch mich sollst du gleich dasselbe hier tun sehen, und ich zögre nicht. Odysseus, doch nein, ich will dich lassen und dem ganzen Heer die Sache kundtun, dieses wird dich züchtigen. Geht ab. Neoptolemos, da denkst du weise, wenn du so auch förder denkst, so hältst du sicher deinen Fuß vor Leid bewahrt. Du Sohn des Pöas Philoktetes, höre mich, verlasse dieses Felsendach und komm heraus. Philoktetes tritt aus der Höhle. Neoptolemos, der Chor. Philoktetes, was tönt an meiner Höhle hier ein neuer Lärm? Wozu mich rufen? Was begehrt ihr, Fremdlinge? Erblickt den Neoptolemos. Ach, etwas Übles ist es. Seid ihr wieder da und bringt zum alten Leide mir ein großes Leid? Neoptolemos, getrost, vernimm erst, was ich kam dir kund zu tun. Philoktetes, mir bangt. Zuvor ja kam ich schon in tiefes Leid durch schöne Worte, weil ich deinem Wort vertraut. Neoptolemos, unmöglich also wäre Sinnes Änderung. Philoktetes, so warst du deinen Worten nach auch redlich und voll tückem Herzen, als du mir den Bogen stahlst. Neoptolemos, doch nun gewiß nicht, aber lass mich hören, ob du hier zu bleiben unverrückt entschlossen bist, ob mit zu schiffen. Philoktetes, schweige! Sprich nicht weiter mehr, denn was du sagst, auch alles ist umsonst gesagt. Neoptolemos, du bleibst darauf? Philoktetes, und fester, als ich's sagen kann. Neoptolemos, wohl möcht ich lieber, dass du meinen Worten, Freund, dich fügtest, aber wenn ich ungelegen dir geredet, schweig ich. Philoktetes, jedes wort wär auch umsonst, wohlwollend stimmst du meinen sinn niemals für dich, du, der mit arger tücke mir den unterhalt so schnöd entwandt hat und darauf mit mahnungen mir kommt, des besten vaters ungerathner sohn, tod euch, des atreus söhnen, euch vor allen, dann dir und Laertes Sohne. Neoptolemos. Nicht mehr fluche mir, nimm hier von meinen Händen dein Geschoß zurück. Philoktetes. Wie sagst du? Werd ich abermals durch List berückt? Neoptolemos. Ich schwöre bei der heil'gen Macht des höchsten Zeus. Philoktetes. O teure, liebe Laute, wenn du's redlich meinst. Neoptolemos. Gleich wird's die Tat bewähren, strecke nur getrost die Hand daher und werde deiner Waffen Herr. Odysseus. Plötzlich zurückkommend, die vorigen. Odysseus. Und ich verbiet es, Zeugen sind die Götter mir, im Namen der Atriden und des ganzen Heers. Philoktetes. Kind, wessen Worte waren dies? Vernahm ich nicht die Stimm Odysseus? Odysseus. Allerdings, und siehst ihn hier, der dich zu Trojas Ebnen mit Gewalt entführt, der Sohn Achillens, woll es oder woll es nicht? Philoktetes, den Bogen spannend. Doch nicht zu deinem Heile, wenn mein Bogen trifft. Neoptolemos. Ha, nimmer, bei den Göttern, lass die Pfeile ruhen. Philoktetes. Frei lass die Hand mir, bei den Göttern, liebes Kind. Odysseus entfernt sich eilig. Neoptolemos. Das werd ich nimmer. Philoktetes. Wehe, was verwehrst du mir, mit meinem Pfeil zu töten solch verhaßten Feind? Neoptolemos. Das wäre wahrlich weder mir noch dir ein Ruhm. Philoktetes. So wisse dieses eine, daß die Fürsten dort, die Lügenboten im Achäerheere, feig im Lanzenkampfe, mutig nur in Worten sind. Neoptolemos, es sei, du hast den Bogen, und es bleibt dir nichts, weshalb du zürnen oder mich anklagen kannst. Philoktetes, ich stimme bei, schön hast du deinen Stamm bewährt, aus dem du sprossest, Jüngling, nicht von Sisyphos, vom Sohn des Peleus stammst du, der im Leben einst der beste Held hieß, nun der Toten größter heißt. Neoptolemos. Mit Freuden hör ich, wie du meinen Vater lobst und mich. Vernimm nun, was du mir gewähren sollst. Wohl muß der Mensch die Lose, die der Götterrat auflegt, ergeben tragen als Notwendigkeit. Doch wer in selbst erwähltem Leid gefangen ist, wie du, verdient es nimmer, daß nachsichtig ihm verziehen werde, daß man ihm Erbarmen schenkt. Du bist erbittert, weisest ab des Freundes Rat, und wenn dich einer wohlgesinnt verweisend warnt, dem zürnst du wie dem Gegner, siehst als Feind ihn an, und dennoch sag ich's, rufe Zeus des Eides Gott, und du bedenk es, schreib es tief in deine Brust. Dies Leiden ward von Göttern über dich verhängt, weil du der Schlange nahtest, Krüses Hüterin, die dort den obdachlosen Herd geheim bewacht. Und wisse, niemals findest du des Leides Ziel, der schweren Krankheit nie, solang die Sonne hier aufsteigt und wieder dort hinab zum Meere sinkt, bevor in Trojas Ebne du freiwillig ziehst und auf Asklepios Söhne triffst in unserm Heer, die deine Qual dir lindern und die stolze Burg mit diesem Bogen im Verein mit mir zerstörst. Und wie ich solches sicher weiß, erklär ich dir. Ein Mann vom Troervolke fiel in unsere Hand, der Seher Erster, Helenos, der klar bezeugt, es müsse so sich fügen, und noch dies dazu, das Schicksal wolle, daß in diesem Sommer noch die ganze Troja falle. Gerne will er sich dem Tode bieten, täuscht er uns in diesem Spruch. Nun, da du dies vernommen, gib uns willig nach. Ein schöner Lohn ja wär es, als der edelste des Heers erkoren, erst die Hand, die heilende, zu finden, dann der Troer viel beweinte Burg zu stürzen, hochgefeiert in des Ruhmes Glanz. Philoktetes, verhaßtes Leben, was erhältst du mich im Licht nach oben, sendest in die Gruft mich nicht hinab, weh, was beginn ich, kann ich dieses Mannes Wort mißtrauen, der so wohlgesinnt mir Rat erteilt? So folg ich also, doch wie soll ich armer dann ans Licht der Sonne treten, wen red ich an, ihr Augen, die ihr alles saht, was mir geschah, wie könntet ihr es tragen, daß ich wieder mich gesellt, des Atreus Söhnen, die mich mordeten, gesellt dem Allverderber dort, Laertes Sohn, denn Schmerz ums überstandne Leid nagt nicht an mir, doch was ich noch von diesen dulden muß, ich kann es wohl voraussehn, denn ein Sinn, der einmal nur gebar den Frevel, mehr gebiert er Frevel noch, und voll Verwundrung seh ich, was auch du beginnst, denn weder selber solltest du nach Troja ziehn, noch uns an jene Fesseln, die dich schönten, dir des Vaters Kleinod raubten. Dennoch willst du gehn, für sie zu kämpfen, ja, du drängst auch mich dazu. Nicht also, Jüngling, sondern wie du mir's beschworst, geleite mich nach Hause, bleib in Skyros selbst und lass die Bösen untergehen in böser Not. So nimmst du zwiefach einen Dank von mir zum Lohn, zwiefach vom Vater, und erscheinst, indem du dich entziehst den Bösen, nimmer da den Bösen gleich. Neoptolemos, du sprichst geziemend, aber doch verlangt es mich, daß du der Götter hohem Spruch und meinem Wort vertrautest und von dannen zögst mit deinem Freund. Philoktetes, du meinst in Trojas Ebne zum verhaßten Feind, dem Sohn des Atreus, mit dem schwer getroffenen Fuß? Neoptolemos, zu jenen, welche deinen Fuß von Eiter schwer dir lindernd heilen, dich befreien von deiner Qual. Philoktetes, o schnöder, unheilvoller Rat, was denkst du doch? Neoptolemos, was dir und mir zum Besten endlich dienen wird. Philoktetes, und so zu reden schämst du dich vor Göttern nicht? Neoptolemos, wie sollte denn sich schämen, wer Gewinn erlangt? Philoktetes, du meinst für Atreus Söhne nur, nicht auch für mich? Neoptolemos, dir wohl befreundet, red ich auch als Freund zu dir. Philoktetes, Thetis, du, der mich meinen Feinden auszuliefern sinnt? Neoptolemos, o lieber, lern im Ungemach nicht trotzig sein. Philoktetes, dein Wort verderben will es mich, ich kenne dich. Neoptolemos, nein, wahrlich, du nur, sag ich, willst es nicht verstehn. Philoktetes, doch weiß ich, Atreus' Söhne, die verstießen mich. Neoptolemos, die dich verstießen, siehe nun, sie retten dich. Philoktetes, wohl, doch mit freiem Willen seh ich Troja nie. Neoptolemos, was soll ich noch beginnen, wenn kein Wort von mir, wenn keine meiner Bitten dich bestimmen kann? Am besten, ich enthalte mich des Worts, und du lebst, wie du jetzt lebst, ohne Trost und Hülfe fort. Philoktetes, ja, lass mich alles dulden, was ich dulden muß, doch was du mir bei meiner Rechten angelobt, mich heimzuführen, das gewähre mir, o Kind, und ohne Säumen, sprich mir nicht von Troja mehr, denn schon zu viel klang dieser Name meinem Ohr. Neoptolemos, wenn es dir gefällt, so gehen wir. Philoktetes, Sohn, du sprachst ein edles Wort. Neoptolemos, stütze nun beherzt den Fuß auf. Philoktetes, wie es meine Kraft vermag. Neoptolemos, aber wie entfliehn dem Vorwurf unsers Heers? Philoktetes, da sorge nicht. Neoptolemos, wenn sie nun mein Land verheeren. Philoktetes, dann bin ich zur Seite dir. Neoptolemos, welchen Schutz wirst du mir bieten? Philoktetes, mit Herakles feilen hier. Neoptolemos, tust du was? Philoktetes, halt ich sie ferne. Neoptolemos, küsse noch das Land und geh. Herakles erscheint auf einer Wolke schwebend. Herakles, die vorigen. Herakles, nicht ehe, bevor aus unserem Mund du die Worte gehört, o Pöas Sohn, denn wisse, dir tönt in die Ohren der Laut von Herakles Stimme, du siehst sein Bild. Ich komm aus Liebe zu dir und verließ der unsterblichen Sitz, zu verkündigen dir die Beschlüsse des Zeus und zu wehren den Weg, zu dem du dich schickst. So vernimm denn meine Gebote. Vor allem ruf ich dir zurück mein eignes Los, die Mühen alle, deren Bahn durchkämpfend ich errang unsterblich Wesen, wie du schauen kannst. Auch dir, vernimm es, ist bestimmt dasselbe Ziel, aus solchen Mühen ruhmgekrönt hervorzugehen. Du ziehst mit diesem Manne vor die Troer Stadt und wirst zuerst von deiner bittern Qual erlöst. Dann, als der Helden erster ausersehn im Heer, vertilgst du Paris dieses Leids Urheber einst mit meinem Bogen aus der Zahl der Lebenden und stürzest Troja, wählst des Raubes besten Preis dir aus vom Heere, sendest ihn dem Vater heim, dem Pöas, in des Öta heimatliche Flur. Doch andere Beute, welche du vom Heer gewinnst, die trage hin als meines Bogens Ehrenmal zu meinem Scheiterhaufen. Dich auch mahn ich nun, o Sohn Achillens, denn du kannst nicht ohne den die Troer Feste stürzen, er nicht ohne dich. Ein treu geselltes Löwenpaar behütet euch, er dich, du ihn. Doch um zu stillen deine Qual send ich zu Trojas Feste dir Asklepios. Zum zweiten Male muß die Stadt durch mein Geschoß gewonnen werden. Wenn ihr dann das Land verheert, bedenket fromm zu scheuen, was der Götter ist. Zeus achtet alles andre ja für niedriger. Die Götterfurcht stirbt mit den Menschen nicht dahin. Sie leben oder sterben, sie blüht unverwelkt. Philoktetes. Du, der willkommenen Ruf mir gesandt und endlich erscheint, wie freudig gehorch ich deinem Gebot. Neoptolemos. Mein Will auch stimmt zu dem gleichen Entschluss. Herakles. Auf, eilt nun ohne Verzug an das Werk, schon drängt ja die Zeit, und Fahrwind weht um das Steuer. Er verschwindet. Philoktetes, Neoptolemos, der Chor. Philoktetes, wohlan denn, scheidend begrüß ich das Land, leb wohl, mein Felsdach, das mich geschirmt, ihr Nymphen der Bäche, der Auen, lebt wohl, und o mächtig am Vorberg brandende See, wo die Fluten, erregt von den Stößen des Süds, oft netzten mein Haupt in dem Winkel der Kluft, wo den klagenden Laut, wann wild auf mich einstürmte der Schmerz, der hermäische Berg im Rückhall oft mir herübergesandt. Ihr Brunnen umher und Apollons Quell, ich verlass euch nun, ich scheide von euch, der nie so kühnes zu hoffen gewagt. Mein Lemnos, umflutetes Land, lebt wohl, und in glücklicher Fahrt send harmlos uns hin, wo das gewaltige Schicksal führt, und der Freunde Geheiß und des Gottes Gewalt, der dies allmächtig verhängte. Der Chor. Nun lass uns alle vereint hinziehen, nachdem wir gefleht zu den Nymphen des Meers, als Hüter die Fahrt zu geleiten.